Hans Beckenbauer hat sich wieder über die Mittellinie getraut und dort vorne nach Steilpass auf Müller wird der Münchner vom Argentinier Piazza, der wohl die längsten Haare von allen 22 Akteuren trägt, zu Fall gebracht. Es gibt Freistoß aus etwa 20 Metern Entfernung vom Tor der Franzosen im Kampf. Djokovic gibt noch einmal Regieanweisung. Kurz gespielt. Oh, schießt und Tor! Die Spielminute, Franz Beckenbauer tippt den Ball nur kurz an zu Rot und gegen dessen Gewaltschuss ist Djokovic machtlos. 1:0 für den FC Bayern. Und jetzt werden sich sicherlich die schottischen Zuschauer 9 Jahre zurückerinnern, als in Nürnberg im Europapokalfinale der Cupsieger dieser Franz Rot mit einem solchen Schuss die Rangers aus Glasgow auf die Verliererstraße brachte und Bayern zum ersten Mal auf den Geschmack des Europapokaltitels brachte. Und diesen Geschmack haben sie ja dann zur Genüge für ihre vielen Freunde. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir schnell ein Wort auch in Bezug auf die Bombendrohung, die bei der Agentur Reuters in Paris telefonisch angeblich von Baader-Meinhofs an Partisanten eingegangen ist. Die schottische Polizei hat dies sehr ernst genommen, hat das Stadion mit elektronischen Geräten durchsucht, mit Polizeihunden den Platz bewacht, hat nichts gefunden. Und ich muss sagen, erfreulicherweise ist diese Partie bisher auch von jeglichem Zwischenfall verschont geblieben. Hatten die klareren Torchancen bis zu dieser 57. Minute, als ein Freistoß-Kurzzuspiel von Franz Beckenbauer etwa 20 Meter vor dem Tor Djokovic, Franz Rot, die Bahn öffnete zu einem Gewaltschuss zum 1:0, von dem man nun mit immer größerer Wahrscheinlichkeit sagen darf, dass es erneut ein goldenes Tor sein wird, wie vor 9 Jahren in Nürnberg im Europapokal der Pokalsieger. Und jetzt ist das, was ich eben noch mit Fragezeichen versah, Wirklichkeit. Denn Schiedsrichter Károly Palotay pfeift das Europapokalfinale im Wettbewerb der europäischen Landesmeister ab. Da fallen sie sich um die Arme, die Münchner Bayern, die kämpferisch 90 Minuten großartig gespielt haben. Der FC Bayern München schafft den Hattrick im Europapokal der Landesmeister und ist Europacup-Sieger in diesem Wettbewerb 1976.